Ein schönes Intro und nach wie vor. Ja, das stimmt. Ja, hallo Maha. Hallo Hackbeat. Heute ist Donnerstag, der 23.11.2017. Wir sitzen beide im Phonodrom und kommen gerade vom Essen, sind also gestärkt. Ja. Haben Grundlage geschaffen für ein interessantes neues Thema. Genau. Ja. Dann verrat es uns doch auch gleich. Ja, es geht um das Thema, steht hier nicht drin. Aber wir waren beide bei der WinWorld hier in Berlin. Mhm. Nicht wie in Twitter falsch interpretiert, also Wim, der VI-Editor, sondern auf einer Weinmesse. Mhm. Und haben da verschiedene Weine probiert. Und haben auch verschiedene Weine heute auf dem Tisch stehen, die nicht unbedingt jetzt was mit der Weinmesse zu tun haben, sondern die kommen aus dem Genusspaket. Hm. Ja, genau. Unseren Weinabos. Genau. Wir haben ja zwei Weinabos, eins bei Bayer, eins bei BASF, die uns nicht sponsern, wir zahlen das selbst. Ja. Und da haben wir drei Weine ausgewählt, aus den diversen Paketen. Und zwar haben wir einmal das Paket Sommer, also Jahreszeitenabonnement Premium Sommer. Das ist sozusagen noch eine Nachlese des Sommers. Und zwei, die ich nicht richtig zuordnen kann, die aber auch prämiert sind und die aber in einem gewissen Zusammenhang zur WinWorld stehen, beziehungsweise zu dem stehen, was wir noch erlebt haben. Genau. Wir waren auch bei der Käsemesse Cheese Berlin, und darauf bezieht sich der andere Wein. Also wir haben tatsächlich also einen super Premium-Wein, einen Wein mit Bezug zur WinWorld und einen Wein mit Bezug zur Käsemesse, der eben auch ein Premium-Wein ist. Genau. Wahlhinweise, wir trinken heute wieder Alkohol für euch, natürlich in kleinen Stücken und in Maßen, nicht in Massen. Wir werden heute euch ein bisschen was zu den verschiedenen Weinen erzählen. Gesundheitswarnung. Genau. Und auch zu den zwei Messen, die wir besucht haben. Genau, die letzte Folge über Barkonvent 2017 hat uns ganz, ganz viel Lob eingestrichen. Haben viele Leute sich gemeldet auf Twitter und sagten, war eine tolle Sendung, obwohl die ja sehr, sehr lang war. Mhm. Aber viele fanden es unheimlich spannend, was wir da von der Messe zu berichten hatten. Mhm. Und waren sehr angetan über die Veranstaltung. Und ich habe auch häufig die Frage bekommen, wie man dann als Normalsterblicher hinkommt. Mhm. Das ist halt geändert worden. Mit ausschließlich Fachpublikum, aber vielleicht kann man mich ja auf dem im privaten Gespräch vielleicht nochmal ansprechen. Vielleicht habe ich da noch eine oder andere Idee, wie man noch sowas ermöglichen könnte. Mhm. Genau. Aber heute haben wir gesagt, okay, wir müssen mal wieder mehr über Wein sprechen, denn genau. Unser Weinvorrat hier im Phonodrom quillt immer größer, wir quillt haben über. Mehr Platz. Wir müssen jetzt mal endlich was auftrinken. Genau, wir trinken zu wenig und machen zu viele andere Themen. Und da wir auch die Kritik bekommen haben, dass wir nur immer über Pfälzerweine sprechen, haben wir, glaube ich, heute einen ganz guten Querschnitt über andere Weine. Und ich glaube, über interessante Weine, die wir auf der WinWorld kennengelernt haben, sprechen wir gleich auch nochmal. Ja, genau, genau. Ich versuche hier noch unseren Chat zu finden. Oh, der ist irgendwie da. Ja, ja. Gut, also es sind, glaube ich, keine Hörer im Chat und ich müsste da jetzt noch das Thema einstellen. Dafür muss ich wieder Operatorstatus haben. Das dauert einfach zu lange. Ja. Genau, wir hatten heute ein bisschen Verzögerung im Betriebsablauf und dementsprechend sind wir jetzt ein bisschen später dran. Genau. Ja, lass uns doch, bevor wir wir fangen ja, glaube ich, am besten an mit der WinWorld. Vielleicht kannst du kurz erklären, wer dahinter steckt und warum wir dahin sind. Ja. Dahinter steckt die Weinfachzeitschrift Vinum. Die ist, glaube ich, kommt aus dem österreichischen oder Schweizer Verlag, also irgendwas im südliches Baden. Das ist österreichisch. Das ist österreichisch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Können wir ja mal nachschlagen. Wir müssen die eh verlinken. Genau, die verlinkt man eh. Und die veranstaltet diese Messe. Ist eine sehr kleine Messe. Wir haben uns im Vorfeld Tickets besorgt zum Early Bird Prize und haben dann diese Veranstaltung besucht. Was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, erst wenige Tage vorher, ist der Veranstaltungsort, wo das Ganze stattfindet. Das war jetzt nicht irgendwie, dass es in der Messehalle war oder in der Station oder in sonstigen üblichen Lokationen, wo solche Messen stattfinden, sondern die hat wo ganz anders stattgefunden. Und zwar in Palazzo Italiano. Heißt genau. Das ist eine ganz neue Location unter den Linden. Ja. Ecke Charlottenstraße, also die Parallelstraße Friedrichstraße. Und das ist ein Veranstaltungsgelände, das die Republik Italien gekauft hat und eröffnet hat, und zwar anlässlich des kürzlichen Jubiläums. Italien ist ja irgendwie, hatte ja Jubiläum, 150 Jahre Italien oder so. Und zu dem Anlass haben sie das eröffnet. War, als wir uns dort getroffen haben, ist ein sehr, sehr schönes Gebäude, sehr, sehr schöner Raum. Aber was uns dann ein bisschen erstaunt hatte, war, dass es gar nicht so voll war und gar nicht so groß war, wie wir uns das vorgestellt haben. Du bist gar nicht online, sehe ich gerade. Warum bin ich gar nicht online? Also im Chat? Ja, ich habe heute mein falsches Rechengerät dabei. Ja, also Entschuldigung, jetzt habe ich deine Frage nicht verstanden, weil ich gerade abgelenkt war. Ich sagte, die Location, die wir vorgefunden haben, war wir waren ein bisschen überrascht, weil es war nicht so voll und nicht so groß, wie wir uns das vorgestellt haben. Also es war eigentlich eine eher kleine Location für so ein großes Thema. Und es waren sehr wenig Leute da. Ja. Sie haben zum Schluss ja auch Eintrittskarten noch verschenkt auf der Straße. Ja. Als ich da hingegangen bin, wurde mir erstmal eine Eintrittskarte im Wert von 20 Euro in die Hand gedrückt, die ich ja nicht mehr brauchte, weil ich ja nun schon über dich eine für 10 Euro hatte. Aber man hätte umsonst reingekommen. Und das, die Frau, ich habe sie extra gefragt, sie hat gesagt, ja, sie hätten so wenig Besucher, sie müssten jetzt einfach sehen, dass sie noch Leute reinkommen. Ja. Und ich meine, das ist natürlich ein echt guter Deal. Ich meine, du kriegst da Wein bis zum Umfallen. Du kriegst Weinseminare und sonst was und alles für 0 Euro, also für ja 10 Euro schon einen günstigen Preis dafür. Wir sind ja auch für die 10 Euro auf unsere Kosten gekommen. Aber für 0 Euro fand ich das noch irgendwie, also weiß ich nicht. Also, aber es hat sich kaum jemand gefunden. Ich habe das ja beobachtet ein Stück, weil du ein bisschen später warst. Und die stand da und hat ihre Karten nicht an den Mann oder an die Frau gebracht. Ich glaube, das ist schon auch im Vorfeld, ich habe ja so ein bisschen mal auf Twitter geguckt, auf den ganzen anderen sozialen Medien, Kanälen, die Berichterstattung dazu war auch sehr dünn. Also ich hatte das Gefühl, diese Veranstaltung war einfach nicht greifbar, nicht irgendwie präsent. Nee, das stimmt. Dass man irgendwie sagt, oh, da ist eine interessante Veranstaltung, da gehe ich mal hin. Wo die wirklich gut war. Also sie haben inhaltlich auf jeden Fall. Ja, also sie haben halt Wein vorgestellt und hatten halt Stände aus den verschiedenen Ländern. Ja. Also es waren eigentlich richtig viele. Dann viele Spanier, viele Portugiesen, viele Rumänen. Ja. Deshalb, wir kommen auch nachher noch auf rumänischen Wein. Also Deutsche waren gar nicht so viele dabei. Richtig. Also ich habe jetzt gerade ein Pfälzer war dabei, richtig, den wir uns natürlich auch noch vorgenommen haben. Es war dann aber auch ein Stand aus Russland dabei. Ja. Wo allerdings jetzt nicht unbedingt Wein. Sondern Champagner. Oder Krimsekt oder Sekt, ja. Ja, so Schaumwein. Schaumwein und auch stärkere Alkoholiker, so gab es auch. Also als Länder waren da, ich habe gerade auf der Homepage, bin ich gerade, also Österreich, Schweiz, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Rumänien, Russland und die Türkei. Ja, die Türkei, da waren wir natürlich auch. Also ein Stand aus der Türkei und den haben wir uns dann auch noch etwas näher angesehen. Genau, aber als erstes waren wir, beim Pfälzer. Beim Pfälzer und haben uns das Weingut, wie hieß denn das? Ich guck gerade. Ja, das musst du herausfinden. Ich kann ja in der Zwischenzeit schon, weil ich ja sagte, da waren sehr viele Rumänen. Ja. Wir wollen anfangen mit dem rumänischen. Wir haben einen rumänischen Weißwein mit dem schönen spanischen Namen Sologinta. Es ist ein rumänischer Wein, der aussieht wie ein Rotwein. Also steht auch Negru drauf, schwarz. Mhm. Also Negru, die Drückeschan. Und das ist aber kein Rotwein, sondern ein Cuvée aus dem typischen aus einem typischen rumänischen Weißwein, Fetiasca Regale, Muscat Otonel und Sauvignon Blanc und Chardonnay. Und wenn du mir dann ein Glas gibst, kriegst du davon jetzt was. Genau. Ich habe ganz kurz noch das Pfälzer Weingut rausgesucht. Das ist das Weingut Neusprengerhof. Mhm. Das Ganze sitzt in Rohrbach, also in der Südpfalz. In die Shownotes tun. Will ich auch gleich nochmal verlinken. Und ist als Jungpfälzer des Jahres ausgezeichnet worden. Und hatte natürlich so das übliche Pfälzer-Sortiment, natürlich auch ein Riesling dabei und die verschiedenen Sorten. Aber nicht nur das, sondern es ist auch einer gewesen, der so ein bisschen experimentiert und dementsprechend auch was dabei hatte, was gar nicht so typisch ja, für ein Weingut ist, richtig? Mhm, ja, das ist ganz untypisch. Ja. Also das finde ich eigentlich auch das Gute, weil sie eben auch experimentieren. Es gibt so ganz wenig Pfälzer eigentlich, die auch mal wirklich was Neues versuchen. Wir kennen ja einen, den Gierig. Mhm. Und das war jetzt auch jemand, der einfach mal was Neues versucht hat. Und das finde ich eigentlich sehr, also das finde ich sehr lobenswert. Genau, und ich gucke gerade, ob es auf der Homepage drauf ist. Und zwar hat er einen Hefe, war es ein Hefebrand oder was, ein Hefelikör? Das war Hefe. Das war kein Brand. Das war ein Likör, oder? Ja, es war ein Likör. Mhm. Und der hat so ein Hefelikör, der zugesetzt war mit Orange. War das Orange? Ja. Doch, das war doch irgendwie. Die orange Farbe kam aus der, sah sehr orange aus. Von der Hefe? Aber das kam durch den Prozess. Okay. Nee, also das. Also jedenfalls war es ein sehr eigentümliches Getränk. Genau. Was aber sehr gut schmeckte. Ja, klar, so als Aperitif oder so. Es erinnert ein bisschen an Sherry. Ja, genau, war ein bisschen als Sherry. Ich sehe gerade, glaube ich, dass wir den Rosé von dem Weingut, nee, haben wir doch nicht da. Ich dachte, wir hätten den da. Mhm. Auf jeden Fall haben wir das probiert, das war auch sehr interessant. Und auch die anderen Weine, die er dabei hatte, waren alle durch die Bank weg, sehr, sehr, sehr, sehr lecker. Mhm. Ja, genau. Genau, und nachdem wir da den Wein probiert haben, sind wir dann auch direkt zu dem Weinseminar gegangen. Genau, es gab ein Weinseminar. Also ich hätte gerne das Portugiesische besucht, aber da waren wir leider ein bisschen zu spät. Mhm. Ich sagte ja, ich habe schon auf dich gewartet. Mhm. Und dann sind wir jetzt zum nächsten Weinseminar gegangen, das ging über die Schweiz. Das war jetzt auch interessant, weil wir über die Schweiz, also ich zumindest, aber ich glaube du auch, nicht so viel wissen. Ja, also nicht die Schweizer Weinkultur. Über die Schweizer Weinkultur. Und das war dann auch interessant. Obwohl ich im Nachhinein sagen muss, so richtig eine Erleuchtung war nicht dabei. Ich kann mich jetzt auch gar nicht an irgendwas so erinnern, dass ich sage, das war's. Na? Gut, also waren diese Schweizer Rebsorten, die man ja sonst auch nicht so hat, aber es hat mich eigentlich gar nicht so richtig überzeugt. Also von den Weinen her nicht, vom Seminar her war es toll. Die Referentin war ja, von der so großartig. War von der Sommelier-Schule ja, in Karlsruhe. Die wusste alles. Die war wirklich ganz toll. Das Wein hieß Schweizer Weine als perfekte Speisebegleiter. Weinreichtum aus den Bergen. Und das war die Yvonne Heistermann, die ist halt Dozentin an der Deutschen Wein- und Sommelierschule und hatte dieses Seminar angeboten, was auch so mittelgut besucht war. Also es war ein relativ nicht so gut besucht, aber es war ja insgesamt nicht gut besucht. Ich hatte gehofft oder eigentlich so ein bisschen gedacht, naja, wenn schon jetzt die Ausstellung nicht so gut besucht ist, dass gegebenenfalls die Kurse gut besucht sind, weil die Leute halt dann aktiv was Neues kennenlernen wollen und sich da aktiv weiterbilden. Aber dem war leider auch nicht so der Fall. Obwohl sie das von der Methodik her und von ihrem Know-how wirklich toll gemacht hat. Ja, das muss man wirklich sagen. Das war also richtig schön. Aber kannst du dich erinnern, was unser erster Eindruck war, als wir gesagt haben, wir gehen in Schweizer Weinseminar? Wir haben gesagt, sind teuer und schmeckt nicht. Ja? Das war so unser erster. Ja, naja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also es hat mir schon geschmeckt, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, oh, da ist jetzt ein Wein, der einem im Gedächtnis bleibt. Also ich habe auch viel gelernt, also den Chasselas, die typische weiße Rebsorte aus der Schweiz, die kannte ich ja eben gar nicht. Ja. Also Chasselas und Fondant. Aber das hat mich jetzt auch nicht wirklich so überzeugt. Zwischendrin, kannst du dich erinnern, hatten wir Weine getrunken, wo wir gesagt haben, da fehlt es einfach an Fülle. Ja, da fehlt es. Einfach einer, der war so richtig, schmeckt so richtig wässrig, als er in den Wasser rangekippt. Also ich muss wirklich sagen, es hat mich letztlich nicht überzeugt. Also ich meine, ich will jetzt nicht unbedingt einen Schweizer Wein verweigern, aber ja. Nee, war also, und vor allem, als sie dann zum Schluss nochmal berichtete, was die Preise dafür sind, da schlackerst du wirklich mit den Ohren. Mhm. Und merkst du, also da kriegst du preis-leistungsmäßig, bist du da woanders besser aufgehoben. Ne? Mhm. Du könntest natürlich daran liegen, dass die besseren Weine von den Schweizern selber getrunken werden. Denn das war auch eine sehr interessante Information, dass sie ja nur 1,6% oder so, also nicht mal 2% ihres Weines exportieren. Mhm. Ja? Wobei Deutschland das größte Abnehmerland ist. Auch das war ausgesprochen interessant. Also es könnte sein, dass vielleicht richtig die richtig guten Weine dort sind, dort bleiben. Ja, das stimmt. Den einzigen Wein, den ich kannte, war halt der Wein, den man typischerweise zum Käsefondue kriegt in der Schweiz. Das war der einzige, den ich so namentlich und vom Geschmack her kannte. Der Rest war für mich auch komplett unbekannt. Aber sehr interessant zu erfahren. Also die Möglichkeit, die Vielfalt, die wir da probiert haben, auch in den verschiedenen Qualitätsklassen, die wir unterwegs waren, war wirklich doch sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ja, die Schweiz hatte auch nur einen Standort. Ja. No, also sie hatten alles zusammengefasst, werden von aus Frankreich und auch aus, gerade aus Rumänien, waren ganz viele Stände da. Mhm. Aber die Schweiz war nur mit einem Stand da vertreten, wo aber dann doch auch die verschiedenen Weine eigentlich alle ausgeschenkt wurden. Also war schon sehr interessant. Ja, also viele waren aus Rumänien, deshalb lasst uns mal endlich anstoßen. Genau, hier. Zum Wohl. Riecht aber erstmal sehr. Ist kein Riechwein. Ist kein Riechwein, ne? Also relativ alkoholisch mit 13%. Also er heißt Solo Quinta, wie ich schon gesagt habe. Und es ist ein Cuvée aus dem Jahr 2015. Und dabei sind eben dieser Vetiasca Regale. Vetiasca Regale ist eine Untergruppe vom Vetiasca Muscatnaya. Das ist also so eine Muskat Rebsorte. Man kennt vielleicht die Vetiasca, die ist ein bisschen bekannter, Vetiasca Alba. Das ist die sogenannte Mädchentraube, die ist verbreiteter, die ist jetzt natürlich hier nicht drin, sondern ist die andere. Und dazu auch noch ein anderer Muskat, Muscat Otonel. Muscat Otonel, das ist irgendwie auch mit dem Gutedel wohl verwandt. Auch wohl ganz typisch für Rumänien. Vor allen Dingen in Rumänien angebaut, ein bisschen in Bulgarien und Moldawien und noch weniger in Ungarn. Also ist die zweite, die drin ist. Dann eben Sauvignon Blanc und Chardonnay. Um das Ganze so ein bisschen vielleicht auch geschmacklich mal aufzubauen. Mhm. Ich finde, also die Farbe ist sehr schön. Die Farbe ist also wirklich sehr, sehr kräftig. Kräftig gelb. Ja. Und also kein Riechwein. Nee, aber geschmacklich finde ich ihn sehr gut. Ich finde auch von der Temperatur her ideal. Ist er richtig gut auch, finde ich. Also das ist wirklich, der war ja nicht umsonst hier dabei gewesen, hat auch eine Prämie bekommen. Er war also in unserer Sammlung von prämierten Weinen. Und der kann was. Also der ist wirklich, also glaube ich auch zu Recht prämiert worden. Trockener Weißwein steht hier auch noch auf Deutsch drauf, allerdings ohne Zicker. Trockener Weißwein. 13,5. Also das Alkoholische merkt man im Abgang, aber im ersten Augenblick ist er wirklich sehr harmonisch, sehr, harmonisch. Sehr, sehr angenehm. Man merkt, dass diese, diese Muscatella-Traube da schön Frucht mit reinbringt. Schön Frucht rein, ja. Also es ist wirklich ein sehr gut abgeschmeckter Cuvée. Also Weißwein-Cuvée, das muss man ja auch können. Und das ist hier, glaube ich, gelungen. Weil wirklich ein sehr harmonisches Gebilde entstanden ist, das zwar trocken ist, also wenig Restsüße enthält, aber dennoch irgendwie nicht, also es ist nicht so übersäuert wie der Riesling, also es ist irgendwie doch angenehm. Ja, ich glaube, das mal kommt auf jeden Fall durch den Muscatella-Anteil, ist der auf jeden Fall. Also wirklich, wirklich gut zu trinken. Ich werde das mal auch hier, Autonel und so, die, die ganzen Sachen werde ich auch mal hier in unsere Shownotes kippen. Genau, wir haben. Dann kann man das nachlesen. Denn das ist schon auch interessant. Also das sind ganz interessante. Achso, jetzt muss ich hier die Reihenfolge stimmt jetzt nicht von unseren Shownotes. Ich habe schon zwischendrin geschrieben. Achso, das ist. Also so. Wir sind zwei Zeile 31. Ja, bei mir ist gerade Reconnect. Achso. Ja, okay. Sehr schön. Du hast es gut gemacht. Und dann kann ich hier den Muscat O'Donnell nochmal reinschreiben. Und ja. Vielleicht noch so ein Hinweis, wir werden gleich mal die Flaschen fotografieren. Wir haben jetzt auch einen Instagram-Account. Ach ja, stimmt. Haben wir vielleicht ganz vergessen zu erwähnen. Mhm. Wir haben auch ein paar Fotos von der Winworld da schon reingestellt und nähern uns gerade beide diesem Thema etwas an und haben festgestellt, dass man auch diese Kommunikationsform gut nutzen kann. Das heißt, wer uns da folgen möchte, noch ist der Account nicht sehr üppig bestückt, kann aber unter Instagram, unter Genusscast mal gucken. Ich werde es auch gleich mal verlinken in den Shownotes kann uns da folgen und die Fotos genießen, die wir da machen. Ja, das ist ja ganz schön, denn wir machen ja eigentlich immer Fotos. Auch wenn wir unterwegs sind, dann wollen wir das natürlich auch fotografisch festhalten. Gut, das gibt es dann natürlich möglicherweise auch auf Twitter. Aber das mit Instagram ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Ja. So, jetzt habe ich hier auch den Wein für unsere Shownotes, dass man das eben noch nachlesen kann. Denn das ist, glaube ich, wirklich, also gerade diese Exoten, man darf da, glaube ich, auch nicht zu borniert sein. Wieso hast du es gerade gelöscht? Ich habe es gerade auf die Zeile 31 geschoben. Ach so, Zeile 31. Ach so, alles klar. Dann kann ich das hier auch. Gut, den nächsten füge ich dann unten ein und dann genau. Schiebe ich es nach oben. Das kriegen wir nämlich schon hin. Oh, das war jetzt falsch. Ja, also wie gesagt, wir haben zwar jetzt hier einen rumänischen Wein, wir haben uns aber nicht sehr lange aufgehalten bei den Rumänen. Nee. Wir sind dann nach unserer Weinprobe nochmal zu Katalanen gegangen. Da hatte ich die vage Hoffnung, dass es sich um Mallorquiner handelt. Es waren dann aber doch keine Mallorquiner. Aber trotzdem nett und interessant auch. Aus Terra Alta, also südliches Katalonien, muss man den Antrag noch verlinken. Ja, da haben wir uns natürlich auch die Weine da entsprechend angeschaut. Und dann sind wir schon zur Türkei gegangen. Ne? Genau, also wir hatten auch gedacht, okay, was tun wir jetzt? Also die Veranstaltung war, wie gesagt, nicht so stark besucht, dementsprechend hat man die Auswahl gehabt. Natürlich waren die Franzosen, die Portugiesen und die Spanier einfach in der Überzahl. Das war natürlich, und die Rumänen natürlich auch. Die waren ganz, also ganz viele eigentlich, ganz viele Italiener. Stimmt, ja. Also da hätte man sich wirklich lange aufhalten können. Nur es ist natürlich so, man kann natürlich nicht so viel Wein trinken. Also selbst wenn man nur probiert, und die hatten auch alle auch so ein Glas, wo man den Wein dann wieder wegschütten konnte, so ein Sammelglas, aber trotzdem, selbst wenn man alles nur, wenn man an allem nur nippt, ist das zu viel. Und da ist es schon ganz gut, wenn man Schwerpunkte setzt. Genau, und da dachte man, okay, was gibt's da, was ist da, was man sonst nicht kennt, und nachdem wir schon unsere Geschmacksknospen mit den Schweizer Produkten belastet haben, war auch ganz klar, dass wir jetzt nicht nochmal eine große Runde drehen können, sondern haben uns mal auf der Karte umgeguckt und da war die Türkei vertreten. Mhm. Genau. Und wir dachten, Wein aus der Türkei, das ist einfach nicht so präsent. Das ist nicht so präsent, genau. Und das hat uns auch gereizt. Deshalb haben wir gesagt, wir schauen uns das mal an. Also das ist, glaube ich, nicht schlecht. Genau, und sind dann zu diesem Stand hochgegangen und haben uns da zu dem Aussteller hingestellt. Das war ein deutsch sprechender Türke. Und der. Naja, nee, das ich glaube, das sagst du jetzt falsch. Das habe ich falsch? Ich glaube, das war ein Deutscher mit türkischen Wurzeln. Okay. Denn als Türke hätte er niemals so offen über die Situation in der Türkei gesprochen. Okay. Also der war auch von dieser ganzen, jetzt beinahe gesagt, Anti-Türkei-Haltung, das ist natürlich jetzt übertrieben, war das auch, das war so die Haltung eines Deutschen. Mhm. Also der war auf jeden Fall super integriert, weil er im Grunde letztlich ja auch unsere Position zu Erdogan und so, die ich jetzt hier nicht nahelege, eben auch zum Ausdruck gebracht hat. Mhm. Also das war schon deutlich kritisch. Und ich meine, das können wir gleich auch mal sagen. Die Türkei hat eine uralte Weinbautradition. Und die können das auch, weil sie es seit über 2000 Jahren tun. Ja. Mehr als 2000 Jahre. Es war halt zwar immer von der 2000-jährigen Tradition die Rede, aber an der Stelle ist der Weinbau noch älter. Also irgendwie auf der Homepage steht von dem 9000 Jahre angeblich. Ja, ja, das kommt schon hin. Und das ist natürlich schon auch toll. Und von daher, sollte man das auch nicht kleinreden. Und das ist irgendwie zu schade. Und im Grunde ist das auch sowas wie, ja, wie soll man sagen? Es wird halt die Tradition nicht gewürdigt. Und stattdessen wird da jetzt gegen Alkoholkonsum vorgegangen. Mhm. Das hat er uns ja auch erzählt, dass dass der Fußballverein, der sich nach Efes nennt, Efes ist natürlich Ephesus, eine antike Stadt, aber ist auch die Marke eines Bieres, ja, in der Türkei jetzt nicht mehr nach Ephesus nennen darf und nach Efes nennen darf, weil man diese Assoziation mit dem Bier da nicht haben will. Und genauso ist der Weinbau eben im Moment nicht wirklich en vogue. Und das ist eigentlich schade. Ja, das ist sehr schade. Ja. Weil wir standen dort oben und er hatte Weiß- und Rotweine und auch eine Karte der Türkei, wo er uns auch dazu erklärt hatte, wo die verschiedenen Weine herkommen, wie da die Bodenbeschaffenheiten sind, das Klima und die Flora, die Fauna, Entschuldigung. Das ist dann so ein Weinhändler, muss man ganz sagen, ist kein Erzeuger, sondern ist ein Weinhändler aus Köln und hat praktisch uns dann mal in die türkische Weinbautradition mal. Ja, aber bevor wir über die sprechen, müssen wir noch ein bisschen was sagen zu dem Wein, den wir gerade trinken, damit das nicht untergeht. Mhm. Dieser Solo Quinta hat viele Preise bekommen. Ich habe auch die Seite hier verlinkt. Da wird ja auch gelobt, hier so ein bisschen auch auf also sind fünf Sorten, die da zusammenkommen und wird hier auf Rumänisch beschrieben. Also er hat die Goldmedaille bekommen 2013 in Brüssel und auch schon 2012 Mundus Vini Goldmedaille und dieser hier hat auch eine Medaille und das war also in diesem Weinpaket über prämierte Weine. Also das ist ein wirklich herausragender Wein. Mhm. Die Flasche, die man hier kaufen kann, kostet 11,99. Das ist aber ein anderer Jahrgang. Das ist schon der 16er. Wir haben hier den 15er. Also ja, der ist natürlich, das ist der preisgewinnende Wein. Der ist natürlich möglicherweise auch teurer dann. Genau, ich habe jetzt gerade eine Seite gefunden, wo er 19 Euro kostet. Ja, ja. Ja, das würde auch passen in unsere Weinpakete. Das sind ja immer so um die 30%, was man spart, ne? So war das ja, irgendwie so. Genau. Pi mal Daumen. Ja. Ja, also zurück zur Türkei. Mhm. Da hatten wir zunächst natürlich auch Weißweine probiert. Ja. Und die erste Rebsorte, die dann auch immer wiederkehrte, ist Naringe. Naringe, genau. Naringe, wenn du das auch mal einträgst in unsere. Ja, mache ich gleich. Das ist also eine wichtige. Das ist überhaupt die Traube, die Rebsorte. Die eben auch in Anatolien wächst und die eigentlich eher so eine milde Rebsorte ist. So ein Chardonnay oder Grauburgunder. Genau, ja. Also so von der Intensität ist es halt eher so eine leichte Traube. Ich habe es schon verlinkt. Ja, es gibt sogar einen Artikel in der deutschen Wikipedia. Ja, aber der ist nicht gut. Weinbau in der Türkei. Achso, ne, der Weinbau, okay. Weinbau in der Türkei, also richtig ausführlich. Schon. Also ich mache hier mal die Naringe. Du musst gleich in unsere Shownotes, bitte. Ich mach's. Also da ist schon, also da, wie gesagt, ich sage, die Tradition ist wirklich alt und das ist auch gut, dass, dass es das gibt. Genau. Ja, die Naringe, was hieß das übersetzt nochmal? War das nicht irgendwie die, was hat er gesagt? Die empfindliche oder irgendwas? Ja, genau. Also ein bisschen wie das Wort Scheurebe. Genau. Also die ist halt scheu. Und genau, und hier steht es nochmal, kommt dem Chardonnay sehr, sehr ähnlich. Und das war so der erste Wein, den wir probiert haben. Und der war schon sehr überzeugend, muss man so sagen. Das war schon toll, ja. Wo wir gesagt haben, okay, das war so auch so ein. Was kommt noch? Das war so ein Einstiegswein, auch von der Preisklasse, glaube ich, war das eher so. Das war der Einstiegswein. Die Einstiegspreisklasse. Ja, später noch ganz andere, die dann auch hochpreisig wurden. Genau. Und wie gesagt, wir kamen halt gerade aus diesem Schweizer Seminar und nannten dann so den ersten Schluck zu uns. Und das Schweizer Weinseminar hatte ich so ein bisschen abgeschlossen mit dem Wein, der zum Schluss relativ wenig Geschmack hatte. Der war nicht so wirklich dicht, der war nicht wirklich, der war sehr leicht auch und delikat, fragil, sprich weiter. Und dann diesen Schluck von diesen Naringe war natürlich dann schon so, oh, okay, da kommt jetzt was, das ist richtig intensiv und total angenehm und lecker. Und so hat er uns dann quasi direkt abgeholt und wir haben dann angefangen, die verschiedenen Weine zu probieren. Das mit der Zeit kamen natürlich auch mehr und mehr andere Leute zu uns, also zu diesem Stand, weil ich glaube, auch viele hatten diesen Stand gar nicht so auf der Agenda. Ja, aber als wir da waren, das ist halt immer dieser Messe-Effekt. Genau. Wenn da irgendwie Leute gucken, dann gucken auch andere. Genau. Und dann wird es halt immer voller. Also Narin ist das türkische Wort für delikat, zerbrechlich, schlank und so. Hier ist auch ein schöner Beispielsatz. Çiçekler narinin ve güzeldir. Also Blumen sind fragil, zerbrechlich und schön. Naja. Narinje, eine Ableitung davon. Ja, sowas wie Scheurebe. Genau. Ja. Und dann hatten wir ja, noch ganz tolle. Also ich meine, es gab erst eine Reihe von Weißweinen. Die waren alle gut. Ja. Da habe ich jetzt, glaube ich, bei keinem Weißwein gesagt, Das stimmt, ja, die waren wirklich alle gut. Also ich habe bei keinem aber wirklich so ein Gefühl gehabt, dass das ganz außergewöhnlich ist. Aber als wir zu den Rotweinen kamen, da muss ich wirklich sagen, da waren dann doch so Aha-Erlebnisse dabei. Wir hatten dann einen Plato. Genau. Müssen wir auch mal raussuchen. Ich suche den gleich mal. Plato. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein Cuvée. Ja. Ja, wir hatten zwischendurch einen aus der europäischen Türkei. Ja. Von einer sehr hohen Lage. Das war nämlich genau vor dem Plato. Eine sehr hohe Lage und dann ist es ähnlich wie bei den Weinen vom Duero, die ja auch zum Teil aus sehr hohen Lagen kommen. Der hatte viel Tannin und hatte deshalb so ein Aroma, vor allen Dingen aber auch so ein Bouquet von Stall. Der roch und schmeckte stallig. Das ist aber gerade typisch, wenn der viel Tannin hat. Also das kennt man auch aus Spanien. Also ein Duero ist da genau, wenn die einschlägig. Also, genau, wenn sie halt kühlere, also in kühleren Bereichen halt aufwachsen und so, dann entstehen halt diese diese Geschmacksstoffe beziehungsweise diese Tannine da drin. Ja. Und dann kam eben dieser Plato, auch ein Rotwein. Wir haben wir sind immer noch nicht beim Rosé hier. Ja. Wir müssen auch noch zum Rotwein kommen. Und der war ganz, ganz hervorragend. Habt ihr mal verlinkt? Der ist wirklich ganz außergewöhnlich. Also ein harmonischer Geschmack, wie man ihn selten hat. Mhm. Und auch wirklich ein ganz toller Wein. Also auch so genau meine Art. Ich bin ja jetzt auch nicht so derjenige, der unbedingt immer solche holzigen Weine trinken muss, aus dem Barrique und so. Und dieser war einfach super harmonisch. Und wenn ich mich recht entsinne, lag das daran, dass da auch verschiedene, das war natürlich auch ein Cuvée, auch aus verschiedenen Gegenden der Türkei. Genau. Also wenn sich die Leute das hier nochmal anschauen wollen mit dem Weinbau in der Türkei, da sieht man eben, da gibt's vor allen Dingen im Südwesten der Türkei, so eine Weinbauregion, wo das Klima auch sehr mild ist, wo man auch sehr viele Weine nimmt, also man nimmt dann immer einen Wein von da, um ein Cuvée herzustellen. Genau, weil das ist so die Weinbauregion, wo so alles wächst, durch die klimatischen Bedingungen und natürlich dann auch sehr, sehr viel Output entsteht und dementsprechend auch da der Wein genommen wird, um gerne auch mit anderen Weinen zu kreuzen und daraus ein Cuvée zu machen. Ja, nicht zu kreuzen, das ist schon nochmal. Ja, das stimmt. Also in der Beschreibung von dem Wein schon auch sehr zurückhaltende Tannine, das ist richtig. Mhm, ja. Süße Rotfrüchte. Man merkt auch doch in der Nase ein bisschen Fass. Ja, ja. Aber so dezent, das fand ich ja so gut. Das war ja genau so diese Mischung. Also ich bin ja auch sonst ein Spätburgunder-Trinker und dieser war so ein bisschen so von allem. Mhm. Also er hatte schon sehr viel Körper und auch fruchtig, also richtig schön fruchtig. Und er hatte ein bisschen Holz, aber eben nicht zu viel. Mhm. Und wir hatten dann später ja noch einen, der so richtig auch die Steakesser überzeugt mit dem Holz und so. Aber dieser Plato war eben sehr, sehr ausgewogen. Genau, der wird irgendwie 8 Monate in französischen Eichenfässern gelagert und anschließend wird er noch 12 Monate reift in der Flasche nach. Mhm. Also kann man voll empfehlen. Du hast ihn ja jetzt auch hier verlinkt. Verlinkt, ne? Mhm. Ja, das ist also Plato, wie gesagt. Also Seville en Plato Galicic Carrasse. Carrasse ist, glaube ich, der Schwarze, also der Rotwein dann. Und das ist wirklich auch ein tiefroter Wein, der ist auch schön, irgendwie, ganz klar. Also das kann man wirklich hundertprozentig also empfehlen. Ja. Genau. Also bevor wir jetzt wirklich zum Rotwein kommen, haben wir ja hier jetzt noch einen Spitzenwein, Rosé, also übrig geblieben aus unserem Sommerpaket. Der hat den schönen Namen Whispering Angel und in der Beschreibung steht, Beschreibung hier vom Weinkeller der Bayer Gastronomie, ich kann es mal kurz vorlesen, Whispering Angel, Château des Clans. Côte de Provence, also aus der Provence ist der, also so ein richtig schöner Sommerwein natürlich. Bei einem Schluck des Whispering Angel Rosé hört man die Engel flüstern. Oton Sacha Lichin, seit 2006 neuer Besitzer von Château de Clans, der seinen Wein lobt, ist es nicht verwunderlich, auf dem der Wein entsteht. Önologe Patrick Lyon, kein geringerer als der frühere Kellermeister von Château Mouton Rothschild, gelingt es, die ganze frische und die herrliche Primärfrucht in Reinkultur auf die Flasche zu bringen. Schauen wir mal. Die Flasche ist sehr schön, da ist auch so ein Wappen drauf, also das ist nicht sogar so ein typisch provenzalisches Wappen mit so einem Schlüssel unten. Ja, also das ist wohl das Wappen von den Caves des Clans. Sacha Lichin ist tatsächlich der Eigentümer, steht hier sogar drauf, von 2016. Und eine ganz feine Roséfarbe, also sehr delikat, gell? Delikat. Und ich glaube, dass der auch was kann. Also der ist nicht zu, das ist ja aus unserem Paket Sommer 2017 Premium. Mhm. Mhm. Ja. Eine schöne, angenehme Rosé-Note. Also auch ein Riechwein. Auch ein Riechwein. Mhm. Mhm. Tja, was würdest du sagen? Also ich finde, der erste Schluck ist sehr dünn, aber ja, ist dünn. Ist aber sehr langanhaltend am Ende. Das liegt vielleicht an dem Wein, den wir vorher hatten, der sehr dick war. Also. Aber dann ist er gut. Dann ist er auch sehr harmonisch. Er ist auch wieder nicht richtig sauer. Was steht denn hier? Er ist wenig säurebetont, das stimmt, ja. Ist sehr langanhaltend im Abgang, muss man wirklich sagen. Sehr anhaltend. Ja. Ich habe ihn jetzt auch immer noch im Geschmack. 13% Alkohol. Hat so ein bisschen, also riecht und schmeckt so ein bisschen wie sehr, sehr reife Weintrauben. Mhm. Mit einer. Er hat wirklich so ein bisschen Schuss Zitrus oder Grapefruit. Ich kann es nicht ganz so. Das hat er. Der hat Zitruscharakter. Und das ist natürlich auch etwas, was ihn so für den Sommer sehr gut ausweist. Also ich finde ihn wirklich klasse. Also er hat auch so eine Milde, obwohl er 13% Alkohol hat. Und also es ist wirklich angenehm. Mhm. Ja. Und wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Flasche. Mhm. Was mag der kosten? Also wie gesagt, der war ja in unserem Premium-Paket. Mhm. Und zwar Bayer, das heißt, das sind ja die, wo man 30% spart. Mhm. Also es kann ja nicht ganz billig gewesen sein, weil das Sommerpaket ziemlich teuer war. Ich guck gerade mal hier, ich habe es gerade mal gefunden. Der liegt 24, das ist ja genau. Ja, also 16,90 Euro kostet die Flasche. Oh, das geht ja. Ja, das geht eigentlich. Ja, 16,90 Euro, das geht sogar wirklich. Ich hätte gedacht, der wäre teurer. Achso, ist 30, okay. Ah, hier steht auch, wie er zusammengesetzt ist. Grenache, Vermentino, Syrah ein bisschen und Sansot. Das kenne ich gar nicht, Sansot. Das ist eine Rebsorte, von der ich noch nie gehört habe. Das ist dann wohl also lokal verbratet sein. Ach, das kann man nicht. Ah, die wird auch verwendet für Chardonnay, die Neuf, die Pack, die Papp. Ah ja, das ist ja interessant. Sehr interessant sogar. Ja, ist eine Rotweinsorte. Mhm. Languedoc in Südfrankreich. Hauptsächlich als Verschnitt. Mhm. Naja. Die Huffington Post schreibt genau das, was ich gesagt habe. Zitrusaromen und Grapefruit. Mhm. Und ein bisschen auf Pfirsich, ja, das stimmt. Dass er super, super frisch ist. Mhm. Er hat auch, wenn du länger nicht getrunken hast, wenn du mal so den Nachgeschmack anfühlst, da hat er auch wirkliche Rotweinnoten. Man ist ja, Rosé ist ja eben auch ein fast Rotwein. Mhm. Also das ist schon interessant. Ah, Chateauneuf du Pape, da steht es ja auch in dem Artikel über Sanso, den kann ich auch mal verlinken. Das ist schon auch wirklich interessant. Ja, wurde auch, also hat noch 5 Gramm Restsäure und Restzucker. Und Restzucker. Nee, Restsäure. 5 und Gramm Restzucker ist unter einem Gramm. Ja, ja, das merkt man. Also es ist relativ wenig Säure und aber auch wenig Zucker. Also Diabetiker geeignet darf man ja nicht mehr sagen. Nee, darf es nicht mehr sagen. Aber ja, wer nicht so viel Zucker zu sich nehmen will, das habe ich gut aufgehoben. Mhm. Ja, hätte ich nicht gedacht. Also ich bin sonst bei Weinen aus der Provence immer so ein bisschen zurückhaltend, weil ich. Weil sie auch häufig viel Tobabo machen, aber geschmacklich dann nicht ganz überzeugen, ne? Aber der hat was hier. Also muss man wirklich sagen. Kann ich mich dran gewöhnen. Ja, das ist im Sommer ideal. Im Sommer ideal. Ja. Nee, ist überzeugend. Ist überzeugend, ne? Kann man so sagen. Soll ich mal eine Zwischenspülung? Ja, ich mache auch eine Zwischenspülung, denn wir kommen dann zum Rotwein und damit auch zu einer anderen Messe. Oh. Und da gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen zum Thema Winworld? Nee. Also ich würde da wieder hin. Ja, wird wohl nächstes Jahr auch wieder stattfinden. Die ja, obwohl wo. So wenig Leute dabei waren. Ich habe 2 Berichte gelesen, wo sie so ein bisschen geschrieben haben, dass sie da mit der neuen Lokation so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten und in der Organisation vielleicht noch 2-3 Punkte verbessern wollen, aber dass die... Und sonst war das auch gut organisiert. Der Rest war super. Wenn du da reinkamst, musstest du halt einen Pfand bezahlen für dieses Glas. Glas, genau. Und dann hattest du so eine Marke und dann konntest du immer auf ein frisches Glas nehmen und bekamst dann deinen Pfand hinterher zurück, wenn du halt ohne Glas rausgehst und die Marke wieder abgibst. Genau. Also einfach sehr simpel und aber auch gut organisiert. Ich fand es auch von der Standpräsentation gut, dass die halt alles so einheitlich und... Sehr schön eigentlich. Ja, also... Es war nirgendwo zu voll, du konntest immer gleich ins Gespräch kommen. Es gab Sitzgelegenheiten. Sitzgelegenheiten, ja. Vielleicht nicht genug, wenn es richtig voll ist. Ja. Da hatten wir jetzt das Glück, dass nicht so voll war, da konnten wir uns auch immer setzen. Aber wenn es richtig voll ist, könnte das ein Problem sein. Ja. Aber sonst, also ich fand es toll, auch die Lokation fand ich toll. Ja, die Location, aber ich toll. Glaube, das lädt halt nicht ein für Leute, die halt so Messen gewohnt sind, irgendwie. Das Ambiente war eher so ein bisschen so, das ist so eine kleine private Veranstaltung. Ja, das hatte was von einer privaten Veranstaltung, nicht so sehr von der Messe. Schon richtig. Was aber, wie gesagt, ich fand es ja vorteilhaft. Ich fand es ja gar nicht schlimm. Also ich fand es wirklich auch gut. Also mir hat es sehr gefallen und ich würde auch wieder hin. Ja. Ja, jetzt kommen wir zu unserem, also wirklich ein toller Wein jetzt. Also ich habe ihn noch nicht getrunken, aber nach allem, was ich gelesen habe, der ist auch in unserem Premium-Paket gewesen. Und zwar ein Wein aus der Bourgogne. Mhm. Auch in dem typischen Burgunder. Genau. In der typischen Burgunder-Flasche. Also das ist dann diese Flasche, die dann so auseinanderläuft unten. Also kennt man ja. Ne? Und ich habe den auch deshalb ausgewählt. Ich meine, der kommt aus Langres. Wir werden das gleich noch genauer erläutern. Also Langres hat noch einen anderen Grund. Das ist im Osten eigentlich noch in der Champagne an der Grenze zu Burgund, ist genau an der Grenze. Ist also auch ein also kulturell wichtig als Grenzregion, dann auch das von Frankreich immer. Und ich habe ihn auch deshalb es ist halt ein Burgunderwein in der Burgunderflasche und ich denke, der wird auch entsprechend so behandelt, wie auch die Weine weiter südlich. Denn weiter südlich, da kommt ja der Beaujolais her. Und wir haben ja jetzt genau die Saison für den Beaujolais Primeur. 15. November, es wurde ja erstritten von den Leuten, die Beaujolais Primeur anbauen, die Beaujolais anbauen im Beaujolais, dass sie schon ab 15. November den Wein verkaufen dürfen. Das durften sie nämlich früher nicht. Obwohl es im Volksmund so ist, dass eben zu St. Martin am 11. November der Most nicht mehr Most ist, sondern Wein. Mhm. Man hat also am 15. November, das war die letzte Chance halt, deshalb war ja das Martinsfest auch so wichtig in der europäischen bäuerlichen Gesellschaft. Es war halt, da konnte man dann schon den neuen Wein trinken und man konnte halt nochmal eben richtig zuschlagen, was Essen und Trinken angeht, vor der Adventsfastenzeit. Oh Gott, sagen wir vor die Fastenzeit. Ja, dann die Fastenzeit. Und da wurde dann eben auch schon Wein getrunken, nur der durfte nicht verkauft werden. Also Frankreich hat da scharfe Gesetze gemacht, dass der neue Wein erst ab, das war schon ein Zugeständnis, den neuen Wein erst ab Dezember zu verkaufen. Ganz früher musste man sogar ein Jahr warten, bevor man den Wein verkauft. Also erst im Folgejahr dürfte der verkauft werden und jetzt dann aber ab Dezember und dann später sogar ab 15. November. Und dadurch hat sich diese Tradition entwickelt, dass eben tatsächlich Leute neuen Wein trinken wollen ab Mitte November. Und in Erinnerung daran habe ich mir gedacht, gut, nehmen wir den. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum ich den ausgewählt habe aus unserer umfangreichen Sammlung. Nämlich, er ist aus Langres. Und Langres, ja, hat nochmal eine andere Rolle gespielt, nämlich bei einer anderen Messe, auf der wir waren, nämlich der Cheese Berlin. Genau. Oder Cheese Berlin, oder wie man das nennt. Also auf der Berliner Käsemesse, die in der Markthalle 9 stattfand. Weißt du noch das Datum? Ich weiß es gar nicht. 5. November waren wir da. Mhm. Nee, 5. November war ein Sonntag, genau. Und die Messe selber hat uns nicht so gefallen. Ja. Weil es in der Markthalle 9 zu voll war. Und das zieht halt ordentlich Publikum. Man muss einen 3 Euro Eintritt zahlen. Oder in der Nachbarschaft wohnen. Und dann hat man halt Stände und da ist ein Geschiebe und das war also nicht schön. Wir haben aber auch ein Seminar besucht. Nämlich, du kannst es erzählen, ich gieße dir mal den Wein. Genau, wir waren als erstes bei dem Käseseminar. Was da stattgefunden? Ja, es war aber nicht einfach nur ein Käseseminar. Genau, es ging um was ganz Besonderes und zwar sehr ungewöhnlich klingt es erstmal. Ich bin nicht hingegangen. Käse richtig verpacken und aufbewahren Der Seminar. Käse richtig verpacken. Und da haben wir doch einiges gelernt. Und den Käse, den wir dann übungshalber verpacken konnten, war ein Langres. Genau. Denn Langres ist nicht bekannt wegen des Weines, sondern wegen des Käses. Das ist ja das Überraschende, dass es da auch Wein gibt, habe ich dann auch erst durch diese Flasche Wein, die in unserem Premium-Paket war, erfahren. Ich hatte das immer nur mit dem Käse verbunden. Der Käse, das ist so ein relativ weicher Käse. Das ist irgendwo auch hier, wir haben es, glaube ich, verlinkt auch, ja. Ich habe das doch rausgesucht, den Link. So ein weicher Käse mit Brotschimmel außenrum. Und nee, ich habe immer den falschen. Ich habe zweimal denselben Link. Das mit dem Käse muss in Klammern dahinter noch Käse. Ich mach's mal gerade. Das ist wirklich auch ein sehr guter Käse. Den gab's da auch. Und ich fand den auch wirklich, wirklich den besten Käse, den sie hatten. Mhm. Denn, das muss man auch sagen, sie hatten für diese Veranstaltung, gut, es ging ums Verpacken von Käse, von daher war es ja vielleicht nicht so wichtig, eben vor allem englischen Käse. Genau, lag daran, da die Veranstalterin bzw. die Seminarleiterin war eine Thüringerin, die aber nach London gegangen ist, und zwar genau eins der größten englischen Käsehäuser betreibt, oder nicht betreibt, sondern Verkäuferin ist, Maître Philippe, glaube ich, heißt der. Mhm. Und das ist also, da kriegst du halt alles, was du so haben möchtest an Käse. Und sie hat uns halt durch das Seminar geführt. Dementsprechend hatte sie natürlich auch auf ihrer Reise, weil es ging ja um Verpacken, also haltbare Verpackung von Käse, hat sie auch Käse mitgebracht gehabt, und den Käse hat sie auch verschieden verpackt gehabt, und hatte sie den Käse im Handgepäck dabei, das heißt auch ungekühlt. Mhm. Das heißt, so ganz viele, die Vorurteile, die ich hatte zu Käse und Verpacken und Aufbewahren, wurden da revidiert. Sie hat erzählt natürlich, wie die professionellen Käsehandlungen, also gerade die dort, wie sie das Ganze da handeln. Es gibt da Räume, die haben da 70% Luftfeuchtigkeit, wo halt der Zune-Käse gelagert wird. Nee, nicht der Zune. Nee, der Angeschnittene. Der Upper Arm. Und die Käseräder bzw. Käserollen werden in einem Raum, glaube ich, mit 40% Luftfeuchtigkeit und 16 Grad. Hohe irgendwie. Luftfeuchtigkeit, das ist ja eben genau der Punkt. Und sie hatte halt, wie gesagt, den ungekühlten Käse in drei verschiedenen Verpackungen mit nach Deutschland mitgebracht. Und wir haben den dort dann auch probiert. Und wie war er verpackt? Das war ganz unterschiedlich verpackt. Einmal in Aluminiumfolie, einmal in dieser Frischhalte-Glassichtfolie und einmal in diesem Wachspapier, was man halt so kennt, was man bei ja, das ist aber kein Wachspapier, das ist ein polyester-beschichtetes Papier, was eigentlich auch wieder eine Umweltsünde ist. Aber das war ja auch Thema, es gibt eigentlich keine richtig gute Käseverpackung, und sie haben danach empfohlen, man sollte Papiertüten nehmen, oder es gibt dann auch so beschichtetes Papier im Bioladen, das irgendwie biodegradabel, hätte ich jetzt gesagt, also biologisch abbaubar ist. Aus Stärke irgendwie. Aber ach nee, das ist aber, nee, nicht aus Stärke, das ist halt genau ein Kunststoff, der aus Mais hergestellt wird, es bleibt ja Kunststoff. Mhm. Also das Einzige, was mich überzeugt hat, war ja, hat der eine oder eine dann irgendwie gesagt, naja, eine Papiertüte. Ja. Ne? Papiertüte ist wahrscheinlich wirklich das Beste. Weil im Kühlschrank ist es allgemein zu trocken. Ja. Und der Käse braucht, wie gesagt, ein bisschen Feuchte. Und man probiert halt mit den verschiedenen Verpackungsarten so eine Art Mikroklima beziehungsweise so eine Art Reifekammer zu bauen. Ja. Und dementsprechend hat sie halt da verschiedene Ideen und Möglichkeiten uns gezeigt und auch Fragen beantwortet. Mhm. Was ich auch nicht wusste, also oder vielleicht gar nicht so wahrhaben wollte, ist, dass die Schimmelbildung am Käse total nicht toxisch ist. Ja, immer essen. Das heißt, das kann man immer essen. Was die typischerweise im Käsehandel machen, ist, sie schaben das einfach ab. Also so dieses ganze Käse reinigen, wie sie es nennen, ist völlig normal. Das heißt also, wenn auf eurem Käse ein weißer oder ein grüner Schimmel praktisch entsteht, kann man den einfach abschaben. Und den Schimmel kann man auch essen, das ist gar kein Problem, der ist nicht schädlich, nicht sehr lecker. Ich hatte neulich ein Stück, aber nur ein ganz kleines Stück vom Parmesan, der grün durchgeschimmelt war, da habe ich den natürlich weggeschmissen. Ja klar, das will man nicht. Nee. Auch wenn er vielleicht noch gut ist. So, bevor wir weitersprechen, wir sollten diesen Langres hier, also den Wein, nicht den Käse, über den Käse kann ich gleich noch was sagen, sollten wir probieren, also weil sich hier schon so ein tolles Aroma entfaltet, riech mal dran. Also er hat wirklich, das ist auch so ein Riech. Oh ja. Relativ dunkel, also nicht ganz so wie die türkischen, aber doch relativ dunkel. Hier steht da noch einiges drauf. Also das ist Côte de Nuit Village. Das ist also das Anbau, der Weinberg. Côte de Beaune ist der Oberbegriff. Nee, das ist aber, wie gesagt, Côte de Langres, das gehört dazu. Langres. Und geht zurück bis aufs Mittelalter, dieser Weinanbau dort. Und wie gesagt, wusste ich alles gar nicht. Ich kannte Langres nur als Käse. Und jetzt probieren wir mal. Hm? Oder ich probiere, du sagst was. Ja. Also Farbe wirklich sehr rubinrot, sehr dunkel. Riecht so ein bisschen schwer zu umschreiben. Nach was riecht es so? Schon sowas von was, schon was Fruchtiges. Aber auch ein bisschen alkoholisch. Das ist was anderes. Alkoholisches, ja. Also Brombeere. Mhm. Aber irgendwas, also irgendwas Dickes ist noch, ja, da ist nicht, noch was anderes. Nicht was, also keine Frucht, sondern Holz ist es aber auch nicht. Nee. Ich kann es nicht deuten. Ich probiere mal. Probier mal. Ich habe schon probiert. Und ich finde, im Geschmack ist er mächtig. Mächtig. Also sehr dick. Bisschen auch nach Holz schmeckt er. Mir eigentlich zu holzig. Ist schon, glaube ich, wieder so ein Wein für ein Steak. Ja. Was ich nicht gedacht hätte. Und natürlich passend zum Käse, klar. Ja. Gerade so Blauschimmel, Grünschimmelkäse ist der. Also das glaube ich richtig gut für den Käse. Ja. Also wie gesagt, eine ganz alte Anbautradition also schon, glaube ich, auch wieder außergewöhnlich, ja. Mhm. Also ich habe hier, das ist nicht der richtige, wir müssen dann nochmal gucken, ich habe einen anderen hier verlinkt, den können wir auch, glaube ich, wieder löschen. Ich habe den Original gerade gefunden, warte mal, auch gerade bei Madre Philippe. Mhm. Als Käse, also auch dem, was man da. Ja, nicht den Käse, ich wollte den Wein. Also der Käse ist klar. Also der Käse ist ja, na, da kann ich nochmal, wenn wir schon da beim Käse sind, kann ich noch was dazu sagen. Also ich sage Rotschimmelkäse, aber dezent Rotschimmel, nicht außen. Mhm. Der Geschmack ist ein bisschen herb, finde ich. Also ein bisschen so, geht so ein bisschen, aber unser war nun sehr frisch. War sehr frisch und war auch sehr cremig. Säuerlich ist. Es wird dann, glaube ich, besser, wenn man dann noch etwas länger liegen lässt. Interessant ist halt auch, wie der zubereitet wird. Der wird nämlich gewaschen mit Marc de Champagne. Marc de Champagne, das ist, wie du sicher weißt, ein Alkohol, also Tresterbrand. Ja. Und ja, da der wird, darin wird also dieser Käse gewaschen. Und wird dann 3 bis 4 Wochen nicht gewendet. Genau. Ja. Und dadurch kommt es halt, dass der innen drin so einen Ditch bekommt, dass er so in sich zusammenfällt. Genau, der hat so einen, oben dann so eine Kuhle. Genau. Oder manche Leute auch noch Champagner reinschütten oder auch Calvados. Ja. Und dann kann man den auch noch flambieren und so. Da gibt es verschiedene Arten, den zu präsentieren. Das muss man aber nicht machen. Ich glaube, der ist auch so schon ganz interessant. Und es war für mich auf jeden Fall, neben den englischen Käsesorten, also es war wirklich der beste Käse, den sie da hatten. Da hat man schon gesehen, dass französischer Käse vielleicht mehr kann als englischer. Ja, jetzt sind wir beim Käse, aber ich glaube, zu dem Käse passt auch genauso ein Wein. Mhm. Ich bin ja sonst nicht so für diesen Wein aus Burgund. Aber der, ja, also kann was. Also. Ich finde jetzt gerade, jetzt so beim zweiten Schluck, merke ich auf der Zunge im Abgang, kommt auch doch das Holz durch. Das Holz kommt durch, das ist ja nicht so meins. Aber war der überhaupt im Holz? Da stand da gar nichts drauf. Aber gut, es kann natürlich auch die Tannine sein, die da. Tannine drin, genau. Ja, das ist so vordergründig, wirkt wie Holz. Nee, es steht hier nichts von Holz drauf. Das ist auch nicht so das Typische da. Tja, also Jahrgang 2013, schon auch ein simples, ein sehr simples, aber doch schönes Etikett, also muss man schon sagen. Ja. Also ich finde jetzt gerade auf der Zunge im Nachgeschmack, wenn du jetzt einfach so wirken lässt, finde ich nicht so schön. Da finde ich ihn geschmacklich besser als jetzt nach so 2-3 Minuten auf der Zunge. Mhm. Das ist nicht so schön. Also meins ist es nicht. Ich finde ihn so, der erste Schluck ist lecker. Also das ist so ein Wein, wo ich so ein Glas vom Kamin trinken könnte, aber dann war es, da bin ich auch. Ach, das ist eigentlich kein Kaminwein, das ist mehr so ein Wein fürs Essen. Also ich glaube zum Steak. Für mich wäre es, glaube ich, auch ein Kaminwein. Der ist dick genug vom Alkohol her. Das stimmt. Dass der. Ich habe ihn gefunden. Der 2014er wird hier verkauft für 29,50 die Flasche. Mhm. Und wir haben den 2013er, der sicherlich noch mal besser ist, wegen des Jahrgangs. Mhm. Also, ich glaube schon. Typischerweise die ungeraden Jahrgänge sind meistens besser. Ja. Gut, dann würde ich den hier auch noch mal einbauen. Also, das ist schon. Schon ein toller Wein. Also, ich meine, klar, das muss jetzt auch nicht alles jedem schmecken. Aber gut, ja. Also ich habe den großen Weine der Côte d'Or, ja. Dr. Laval von 1855, obwohl die Côte d'Or noch gar nicht so alt ist, glaube ich. Also die Bezeichnung Côte d'Or ist, glaube ich, ja später eingeführt worden. Eine große Weine des Burgunds. Ja. Ach, das ist die Seitenzahl im Buch. Ah, nicht das Jahr. Okay. Ja. In irgendeinem Weinverzeichnis. Weiß jetzt nicht. Ja, es ist wirklich Gabriel Dardouy ist der Winzer, der allerdings schon eine lange Geschichte hat. Ist 1947 gegründet. Ja. Na, interessant. Das ist sogar verlinkt hier. Da könnten wir sogar noch das Weingut verlinken. Ja, also ich find's okay. Wie gesagt, mein Lieblingskäse, Käse, Wein jetzt nicht. Das Käse ist ja schon gut. Ich glaub, also, ja, wir haben andere Weine, die uns vielleicht besser schmecken. Tja. Ja. Aber immerhin, also ich meine, das heißt ja nichts. Ich kann damit leben. Ja, definitiv. Also wegschütten will ich ihn jetzt auch nicht, aber. Also gerade so beim zweiten Schluck, wenn man nicht mehr so überrascht ist. Mhm. Entfaltet sich vielleicht auch die positive Seite besser. Mhm. Ja, wollen wir wieder zu Cheese Berlin hin? Genau, also. Beim nächsten Mal? Ja, wie machen wir es? Ja, wir machen das. Ich würde im Vorfeld definitiv nochmal mich auf die Seminare konzentrieren. Genau. Dann also. Müssen wir besser planen. Das also nicht wieder so. So spontan. Naja, spontan, ja gut. Also mit besserer Planung, ja. Seminare mit interessantem Thema auswählen. Ja. Und dann hingehen, weil die Markthalle 9, das können wir uns sparen. Das können wir uns sparen, ja. Das ist wirklich. War einfach da drin zu voll. Du wirst, natürlich waren da bestimmt viele interessante Käsehersteller. Ja, aber das nützt ja nichts. Du kannst dich ja nicht bewegen, kannst nicht stehen bleiben. Beziehungsweise du ärgerst dich, dass andere Leute stehen bleiben, weil du dann gegen sie geschubst wirst. Also von hinten schubsen die Leute. Vor dir stehen welche, das ist ungemütlich. Dann gibt's halt an manchen Ständen tatsächlich auch Sachen zum Probieren. Ja. Dann stürzen da alle hin. Ja. Dann irgendwelche Kinderwagen noch in den engen Gängen dazwischen. Das fand ich auch ganz schrecklich. Ich meine, das ist sehr, sehr eng und man kann kaum sich da durchbewegen und dann gibt's halt noch Leute. Gut, klar, natürlich müssen natürlich auch Leute teilhaben, die Kinder haben, nur es hat dann wirklich schon so ein bisschen dazu geführt, dass man teilweise so in beängstigende Situationen kam. Mhm. Und wir haben dann probiert, sogar extra mal außerhalb des Gesamtstromes mal über die Seitengänge zu gehen. Da war es nicht besser. Und das heißt, man hat nicht die Gelegenheit, sich irgendwo hinzustellen, mal mit den Leuten zu sprechen, um was zu probieren. Ja, man kommt dann auch gar nicht an die Stände ran. Und wie gesagt, das Interaktive fehlt dann, weil man eben nicht die Möglichkeit hat, mit den Leuten zu sprechen. an den Ständen. Oder man muss zu einer anderen Zeit hin, aber eigentlich waren wir ja nicht, es war ja, wir waren ja dann, ich weiß gar nicht mehr, um 11 Uhr, nee, an 13 Uhr war unser Seminar. Ja. Also es war jetzt 14.30 Uhr dann oder 14.15 Uhr. Das ist ja eigentlich eine gute Zeit. Das ist, glaube ich, nicht die Hauptstoßzeit. Man weiß es nicht. Am Sonntag. Ja, das war auf jeden Fall, also von der Erfahrung her müssen wir das irgendwie anders machen, weil ich glaube an sich, auch die Aussteller zu besuchen ist sicherlich interessant. Und da kann man bestimmt noch einiges erfahren und auch probieren. Aber jetzt in dem Setup so. Vielleicht muss man tatsächlich in den frühen Morgenstunden hin. Das wäre vielleicht eine Variante, ja. Gerade sonntags morgens. Ich glaube, die machen um 10 Uhr auf. Wenn um 10 Uhr da ist, müsste es eigentlich besser gehen. Ja. Und auf jeden Fall sich rechtzeitig um die Seminare kümmern, weil das ist, glaube ich, die waren ganz gut. Aber du hattest ja gesagt, Seminar sei ausverkauft, aber es war ja die Hälfte. Plätze waren leer, richtig. Leer. Das hat mich auch gewundert, weil du konntest nichts mehr buchen, also zumindest nicht auf der Homepage. Und wir saßen ja an einer riesen Tafel, wo praktisch noch drei andere saßen, aber da war noch Platz bestimmt noch für 6 oder 7 Leute. Also da war richtig viel Platz. Und dementsprechend war ich so ein bisschen, nicht sagen enttäuscht, aber wenn es auch in den anderen Seminaren so gewesen wäre, hätte ich dann noch 2, 3 andere Seminare gebucht, die man hätten noch besuchen können. Mhm. Natürlich weiß ich nicht, wie die Auslastung da war, ob das genauso war, dass das Buchungssystem auf der Homepage sagt, nee, sie nehmen keine Buchung mehr an, aber das Seminar ist eigentlich komplett leer. Naja, also es war im Grunde schade. Ja. Denn ich meine, für die Veranstalter ist es ja auch schöner, wenn es ein bisschen voller ist. Ja. Also, ja. Naja, auf jeden Fall fand ich das Seminar an sich sehr interessant. Also ich habe doch einiges gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, klar. Auch, ich fand auch die Übung mit der Verpackungstechnik, die wir zum Schluss gemacht haben. Also es gab da auch praktische Übungen, wie man Käse verpackt. Also es gab zu den ganzen Käse, die man probiert haben, gab es natürlich gab's portugiesische Weine, was mich ein bisschen gewundert hatte. Die waren da sehr, sehr stark präsent. Ja, es gab alle möglichen Weine. Es gab ja auch na, es gab was Portugiesisches, aber ich habe es fotografiert, müsste ich nochmal gucken. Mhm. Also es gab schon sehr, sehr unterschiedliche Weine. Unter anderem gab es auch einen schönen Portwein, gut, der war aus Portugal. Genau. Der erste war ein Vinho Verde, das war ein portugiesischer. Also zwischendurch gab es noch was anderes. Moment, ich muss mal kurz nachgucken. Ich habe es ja vielleicht kannst du es ja auch mal auf Instagram hochladen dann. Das weiß ich, ob das, ja, können wir machen. Muss ich halt mal gucken. Machen wir es dann. Naja, auf jeden Fall gab es halt die Weine und die verschiedenen Käsesorten, die wir probiert haben. Und zum Schluss gab es eine praktische Übung, wie man Käse verpackt, weil uns die Dozentin auch gesagt hatte, dass der Laden verkauft am Tag ungefähr 500 Kilo Käse. Käse, ja. Und kurz vor Weihnachten und anderen großen Feiertagen erhöht sich der Durchsatz auf circa 2 Tonnen pro Tag. Und da stellen die natürlich auch relativ viele Hilfskräfte in der Zeit natürlich ein. Und was die halt machen, ist hauptsächlich Käse verpacken. Mhm, und das muss man natürlich üben. Das muss man üben und dann für diese Käseverpackungsübungen haben die aus Holz so Käseformen hergestellt. Und dann hat sie uns halt gezeigt, wie man mit diesem, ich nenne es jetzt mal Wachspapier, quasi den Käse gut verpackt, dass er halt dicht ist, dass du halt dieses Mikroklima drin hast und dass es auch einigermaßen ästhetisch aussieht, weil man möchte natürlich ein schönes Käsepaket haben, wenn man natürlich halt den teuren Käse kauft und möchte den irgendwie schlampig im Verkauf eingepackt haben. Und dementsprechend war das schon sehr interessant, auch mal das selbst zu probieren und zu verpacken. Mhm. Ich glaube, wir haben da ganz gut abgeschnitten. Wir haben uns gar nicht so doof angestellt beim Verpacken. Auch da gab es halt so ein paar Challenges, dass du halt Käse bekommen hast, der halt relativ flach war und breit und einer sehr hoch. Und dieses Wachspapier war halt immer eine Einheitsgröße. Mhm. Und trotzdem musstest du halt dieses Stück Käse halt irgendwie da optimal verpacken. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Also sie hatte uns da auch eher gelobt, als uns korrigieren müssen. Ja, ja. Nee, also wie gesagt, das war interessant. Wie gesagt, ich wäre von selber nicht auf die Idee gekommen, dahin zu gehen. Weil, also wie verpacke ich Käse? Das gehört jetzt irgendwie nicht zu den Dingen, die jetzt ganz oben auf meiner Agenda stehen. Bei mir auch nicht, aber es war halt eins der wenigen Seminare, die noch buchbar waren und ich wollte da schon mal auch so ein Seminar besuchen, um einfach mal selbst rauszufinden, wie das Ganze da so vonstatten geht. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig, weil ich glaube, wären wir jetzt nur in die Markthalle neu gegangen, um uns das anzugucken, glaube ich, hätten wir gesagt, Cheese Berlin, machen wir nächstes Jahr nicht mehr. Nee, das da hast du ganz recht. Das hätte ich schon auch so gesehen. Also ganz bestimmt. Also in der Markthalle, das hat mich einfach nicht überzeugt. Nee. Ja, aber zum Wein. Weil du gesagt hast, nur Portugiesisch, stimmt nicht. Es ist interessant, wie meine Erinnerung ist. Du hast nämlich praktisch recht. 3 von 4 Weinen waren aus Portugal. Ja. Aber der einzige, der mir in Erinnerung geblieben ist, war eben nicht der portugiesische Wein. Deshalb dachte ich, nee, das war nicht nur portugiesisch. Wein aus dem Jurançon, also aus Frankreich, Jurançon. Was viele Leute kennen aufgrund von süßen Weinen, süße Weißweine, aber dieser war nun trocken, obwohl das aus den typischen Jurançon Trauben waren. Wir hatten hier schon einen Jurançon in einem unserer Podcasts und das war hier Clos La Peyre und der Wein heißt Evidencio. Die haben zwar immer Evidencia gesagt, aber auch wenn man das hinten mit A schreibt, wird das trotzdem aus O ausgesprochen, weil es provenzalisch ist, occitanisch, Evidencio. Und auch ein sehr, sehr schöner Weißwein, sehr harmonisch. Also den fand ich ganz große Klasse. Und ich fand auch den Portwein am Schluss vom Douro. Douro ist der gleiche Fluss. Douro heißt in Spanien, Douro in Portugal. Auch sehr angenehm. Der Portwein. Die ersten beiden, der Vinho Verde und der Conceito Bastardo, der gelobt wurde wegen seines traditionellen Charakters auch von Douro, fand ich beide jetzt nicht so toll. Aber der Portwein war klasse und der Jurançon Wein war auch wirklich großartig. Also da muss ich wirklich sagen, ganz außergewöhnlich. Also das Interessante war eben, dass einmal der Jurançon aus Frankreich und der Käse aus Frankreich so gewonnen haben. Man kann ja sagen, was man will über Frankreich, aber kulinarisch ist das schon klasse. Was noch sehr interessant war, war, glaube ich, zum Schluss hatten wir einen Blauschimmelkäse bekommen zu dem Portwein. Ja. Da kam auch die Frage auf, warum wird denn zu dem Blauschimmelkäse Portwein gereicht und manche tränken oder betröpfeln den Blauschimmel auch mit Portwein. Dann hatte sie erzählt, warum das so ist. Weißt du es noch, warum das so ist? Ich habe es jetzt nicht mehr in Erinnerung. Weil der kommt typischerweise... Ja, das ist aber so eine englische Sache. Genau, so eine englische Sache. Der kommt typischerweise... Ja, ja. Ist er in so einem Behältnis drin. In dieses Behältnis ist. Genau, und dann geht die Feuchtigkeit raus aus diesem Käse, weil es ja eigentlich ein sehr, sehr feuchter Käse ist, der ein gutes Mikroklima braucht, also ein feuchtes Klima. Und damit der Käse nicht komplett austrocknet, wurde der quasi immer mit dem Portwein betröpfelt. Ja, kann man machen. Und das ist eine Kombination, die ganz gut funktioniert. Und dementsprechend haben wir das quasi auch so gemacht. Sondern hatten halt frischen Blue Cheese und hatten halt auch dazu einen sehr, sehr guten Portugieser Portwein. Ja, also je länger ich diesen Clos de Langres trinke, auch wenn du den nicht gut findest, ich finde den immer besser. Also vielleicht liegt es an meinem Plasteglas, was ich hier habe. Das ist eigentlich ein Campingweinglas ohne Stiel. Aber sehr schön eigentlich, also formschön. War auch richtig teuer. Also und es ist auch eins, was meiner Ansicht nach auch, das ist jetzt nicht, das ist jetzt irgendwie kein Billigplastik, was geschmacklich irgendwie Einfluss hat, sondern das ist schon sehr schön. Und auch sehr dick, das fühlt sich auch sehr wertig an. Ich gute Daten, wie man so sagt. Ja. Genau. Ja. Wie geht es bei uns weiter? Ja, für heute haben wir eigentlich alles durch. Du willst noch eine Flasche Wein aufmachen, aber ich würde davon abraten. Ich glaub, wir haben jetzt, glaube ich, wirklich genug gemacht. Leider, jetzt im Chat ist nichts los. Ja gut, ich glaube, wir haben auch heute eine sehr ungeschickte Uhrzeit mit allen Verschiebungen hin und her gewählt. Ja, wir haben ein bisschen verschoben, aber ja. Aber eigentlich ist der Donnerstagabend sonst nicht schlecht. Mhm. Ja. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, wie geht es bei uns programmtechnisch weiter? Ja. Gute Frage. Wir haben ja bald den 34C3 genau. In Leipzig, wo wir beide hinfahren werden. Ja. Und ich bin diesmal nicht ausgelastet, weil mein Vortrag abgelehnt wurde. Oh, wirklich? Ja, gut. Naja, gut, ich nehme das professionell. Ich kann auch ohne Vortrag. Das ist halt weniger Arbeit. Genau. Das heißt, ich habe Zeit auf dem Kongress. Ja gut, wir werden beide wieder die Referentenbetreuung machen. Wir können neben der Referentenbetreuung aber gerne auch noch einen Podcast, also eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich denke, das Sendezentrum wird ja wieder vor Ort sein, um wieder Live-Podcasts ermöglichen. Und wir werden einen Live-Podcast machen. Thema haben wir ja auch schon uns überlegt. Mhm. Leipziger Spezialitäten, weil dir ja nur das Leipziger Allerlei dazu eingefallen ist. Ja, aber ich meine, Leipziger Allerlei, das müssen wir wahr machen. Das geht nicht so gut. Ja, das stimmt. Wir müssen Spezialitäten dort zu uns nehmen, die halt so konsumierbar sind. Und das ist schon nicht so einfach. Naja, ich habe da schon eine 2-3 Ideen, was wir da machen können. Na, da bin ich gespannt. Und da werden wir einfach mal probieren, was wir da vor Ort realisiert bekommen. Ja. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und wir sollten das machen. Ich möchte auch versuchen, meine anderen Podcast-Freunde, mir mal einen Konstanze Kurs zusammenzubekommen, damit wir da mal wieder einen Neusprechfunk machen. Ja. Denn da habe ich auch so viel noch in petto, was ich erzählen könnte. Und die anderen auch. Nur, dass wir halt immer so große Schwierigkeiten mit den Terminen haben. Es wird immer schlimmer. Ich meine, ich habe schon, also mit einem von den beiden schon einen Termin zu machen, ist schon fast ausgeschlossen und braucht ewigen Vorlauf. Ja. Und mit beiden, das ist halt irgendwie ganz schwierig. Aber ich freue mich sehr darauf, wenn du da Ideen hast zu Leipziger Spezialitäten. Ja. Sehr, sehr gern. Ja, kriegen wir auf jeden Fall was hin. Lass uns das dann noch frühzeitig planen, damit wir es vorher ein bisschen ankündigen können. Und ich bin auch der Meinung, das hätte ich gerne auch diesmal schon gemacht, aber dazu war es ein bisschen kurzfristig. Wir sollten, wenn wir hier nochmal so einen Wein-Podcast machen. Ja. Und das sind ja Weine, die man jederzeit bestellen kann. Ja. Sollten wir es mal nach dem Prinzip machen, dass wir es vorher bekannt geben. Ja. Dass sozusagen die Leute sich darauf einstellen können und mit uns zusammen was trinken können. Genau, das ist der Gedanke, geht uns ja schon etwas länger durch den Kopf. Das sollten wir wirklich mal machen. Ja, und ich glaube, dass die nächsten Folgen einfach auch wieder weinlastiger sein müssen, weil das Zeug muss hier erstmal weg, sonst haben wir keinen Platz mehr hier. Ja, wir haben uns keinen Platz mehr, also müssen wir wirklich was tun. Und dementsprechend und, werden wir da ein bisschen jetzt wohl auch verstärkt in die Richtung wieder agieren. Und sollten auch dann die Folge so vorbereiten, dass die Zuhörer dann auch zur Live-Sendung oder auch anschließend an dem Podcast gerne sich die Weine mitbesorgen können und mit uns mit zu verkosten. Denn wir haben gemerkt, diese betreute, sag ich mal, Verkostung, jetzt gerade durch das Weinseminar und auch durch, als wir bei der Barkonvent waren, das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Da, wenn man die betreute Verkostung, das ist wirklich toll. Und das sollten wir eigentlich auch unseren Hörern ermöglichen, weil man dann nochmal, wenn man was hört zu dem, was man da trinkt, dann erschließen sich da nochmal ganz andere Möglichkeiten. Also nicht, dass man da jetzt negativ beeinflusst wird oder so, oder na, was heißt negativ, dass man dann irgendwie Dinge suggeriert bekommt, die gar nicht da sind, sondern naja, es hilft eben einfach auch doch Dinge zu erkennen. Also von daher wirklich, also das betreute Trinken ist schon ein gutes Konzept, ja? Ist eine gute Idee, ja. Ja, also sollten wir wirklich mal in Angriff nehmen. Ja. Und ja. Also wir müssen ein bisschen was machen zum Thema Wein, um unseren Wein loszuwerden. Ja. Aber wir könnten das auch nochmal verbinden auch. Also jetzt natürlich nicht in Leipzig, aber wenn wir hier sind, man könnte tatsächlich auch nochmal ein bisschen Wein trinken, verbinden noch mit Käse. Ja. Aber da erschließen sich auch noch so viele Sachen. Und wir haben das mit dem Käse auch noch nicht wirklich ausgereizt. Mhm. Wir hatten ja schon mal was über Käse. Aber wir könnten uns da dann auch mal, weil wir jetzt ja über Langres gesprochen haben, man könnte sich mal so Untergruppen von Käse vornehmen und das dann auch nochmal mit dem entsprechenden Wein verbinden. Genau, das wäre noch eine Möglichkeit, ja. Gut, dann haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, vorher zu essen, wie wir das diesmal gemacht haben. Aber ist ja auch okay. Wenn man ganz satt ist, möchte man dann vielleicht auch keinen Käse mehr zu sich nehmen, obwohl man weiß es nicht. Ja, weiß ja, Käse schließt auch den Magen. Ja. Ja. Schauen wir mal. Ja, sonst noch irgendwas Wichtiges, was wir sagen müssen oder sonst für immer schweigen? Nee, wir schweigen nicht so lange. Die nächste Sendung lässt ja nicht so lange auf sich warten. Ja, spätestens beim Kongress. Spätestens vom Kongress, vielleicht schaffen wir da, ja, wir schaffen, glaube ich, davor auch, noch mal einen, oder? Wir auch noch mal machen. Genau. Könnten wir eigentlich machen, ja. Ja. Und ansonsten Anfang Januar, genau, sehr gerne. Ich werde Anfang Januar ja eh auch podcasten über Star Trek. Ja, stimmt, ja. Und also Discovery jetzt und The Orville und bei Liedkultur 1337kultur.de kann ich mal ein bisschen werben und wir können natürlich dann auch, also das ist, wenn du da nicht gerade in Urlaub bist oder so oder die Kongressgrippe auskurierst, kann natürlich auch sein. Naja, schauen wir mal, dass wir da was, ja, wir werden da was hinbekommen. Ja. Okay, ja, dann herzlichen Dank. Ja, danke dir. Und dann bis demnächst. Danke. Tschüss.